Bitteschön. Danke. Guten Tag, Sister ist mein Name. Ich bin Assistentärztin auf dieser Station und würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ist ja wichtig, dass jemand nach mir guckt, ja. Ja, okay. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, würde ich gerne am Anfang ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Ich heiße Rainer Kovermann. Könnten Sie mir bitte Ihren Vornamen und Nachnamen langsam Ja, buchstabieren? da sind auch tatsächlich eine Menge Fallen drin. Rainer schreibt man nämlich in meinem Fall mit R-E-I-N-E-R. N-I-R. Am Ende, ja. Und dann geht es, der Familienname ist Kovermann, fängt mit K an, O-V-E-R-Mann. I wie Ida oder Nee, I-R? E wie Emil. Emil, okay. Knofermann. Kovermann. Kovermann, okay. Frau Ja, Kovermann. ich bin ein Mann. Okay. Rainer ist ein Mann. Okay, Herr Kovermann. Wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren? Ich bin 52 Jahre und bin geboren am 20.09.69. 20.09.69. 69. Okay. So, Herr Hovermann, was für Sie uns? Ja, ich habe seit ein paar Tagen so unangenehme Schmerzen in der rechten Wade und ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen dick geworden. Ich habe da immer so den Abdruck von den Strümpfen und ja, das tut jetzt richtig weh beim Laufen insbesondere. Und das zieht also bis in die Kniekehle und ins ganze, also in den ganzen Unterschenkel. Und jetzt habe ich gedacht, das muss ich doch mal vorführen. Rechtsumwade. Sie haben Schmerzen. Ist es Ihnen gefallen, Ihnen aufgefallen, dass es auch rot geworden, dicke geworden? Ja, dicker ist es, dicker ist es. Ne, ich habe das festgestellt im Vergleich, weil eben die Socken so einschnüren. Ne? Da habe ich dann gemerkt, dass das eine Bein dicker ist. Eine Bein dicker ist. Ist das Ihre rechte oder Das rechte Bein ist das, was so wehtut, ja, ja. okay, rechte Warte. Strahlende Schmerzen. Ja, das geht bis in die Kniekehle rein und der ganze Unterschenkel tut mir eigentlich inzwischen weh. Sind Ihre Schmerzen bewegungsabhängig? Na, eigentlich sind die dauerhaft. Also wenn ich das Bein hochlege, wird es ein bisschen besser. Und wenn ich laufe, ja, dann werden die schon schlechter, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die nur beim Gehen da wären, ja, sondern sie sind eigentlich immer da. Okay. Und sie haben sich eben seit ein paar Tagen verschlechtert. Seit wann haben Sie? Ja, ich bin vor 4 Tagen von einer langen Reise zurückgekommen. Ich bin dienstlich viel unterwegs und hatte eine lange Flugreise und ja, das ist jetzt vor 4 Tagen, bin ich wieder angekommen und am nächsten Tag fing das eigentlich an. Und jetzt aber wird es wirklich seit heute Morgen oder ja, heute Nacht fand ich eigentlich schon, dass ich nicht mehr gut schlafen konnte. Und ich meine, durch den Jetlag schlafe ich sowieso schlecht. Und dann kamen jetzt noch die Schmerzen dazu. Also, da dann habe ich gedacht, ich muss jetzt mich doch mal bei Ihnen melden. Ja, Sie haben sehr gut gemacht. Seit 3 Tagen dann haben Sie diese. Wie lange dauerte Ihre Reise? Oh, das war ein langer Flug. Ich war 11 Stunden unterwegs, ne, 11 Stunden mit Aufenthalt zwischendurch, aber im Flug. halt mit Flugzeug, ja. Im Flugzeug, ja, okay. Ja. Haben Sie irgendwas ausprobiert, um Ihre Schmerzen zu lindern, außer Hochlagerung? Nee, eigentlich habe ich nichts, aber ich dachte, das geht von alleine wieder weg, aber nee, aber ich habe jetzt keine Medikamente oder so genommen. Keine Medikamente Nee. angeben. Haben Sie Schmerzen beim Drücken? Ja, aber wenn ich da drauf drücke, ja, das mache ich eigentlich nicht. Aber ich habe eigentlich immer so dieses Gefühl, dass das so ein bisschen spannt da, der Unterschenkel. Ne? Haben Sie an der Waden gedrückt? Auf den Waden gedrückt? Nee, das hat auch von alleine wehgetan. Da brauchte ich nicht zu drücken. Haben Sie Taubheitsgefühl? Nee, da habe ich jetzt. Nö, eigentlich fühle ich noch alles. Die Zehen wackeln und die kann ich spüren. Nee, taub ist das Sie haben, nicht. ja, Sie können spüren, Sie haben keine Empfindungsstörung oder Muskelschwäche. Ist mir nicht aufgefallen, nö. Okay. Herr Hollermann, ich habe ein paar Fragen über Ihren allgemeinen Gesundheitszustand. Haben Sie Fieber? Nicht, dass ich wüsste, nein, nein, nein. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ach, normalerweise gut, aber ja, das unregelmäßige Leben, da kommt das schon mal ein bisschen durcheinander, wissen Sie, gerade wenn man lange unterwegs ist, ne? Okay. Aber normalerweise habe ich keine Probleme. Okay. Wie viel wiegen Sie? Und ja, was wiege ich denn im Augenblick? Das letzte Mal habe ich, meine ich, so 81 gewogen. 81. Wie groß sind Sie? 1,78. 78. Okay. Haben Sie in letzter Zeit zugenommen oder abgenommen? Nee, das Nee. habe ich nicht. Ich meine, das ist immer so stabil. Okay. Wie sieht es aus mit Ihrem Verdauungssystem? Haben Sie Verstopfung, Übelkeit, Sodbrennen, Durchfall? Nee, also am ehesten habe ich mal so ein bisschen Verstopfung, was aber eben auch an der unregelmäßigen Lebensweise liegt, ne? Ja, also auf Reisen ist, dann passiert das schon mal. Ja, okay. Herr Hollermann, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Naja, also ich habe keine besonders gute Kondition, deswegen habe ich immer mal so Husten wenn ich mich ein bisschen belaste, was weiß ich, wenn ich mal eine Treppe laufen muss oder weil der Fahrstuhl nicht funktioniert oder wenn ich hinter jemandem herlaufe oder so, dann merke ich das schon irgendwie, dass ich so ein bisschen Luft nötig bin und dass ich so einen trockenen Husten habe. Und sonst bekannt ist eigentlich seit vielen Jahren, dass ich ein Seit bisschen vier hohen Jahren. Blut. Bitte? Seit 4 Jahren, Sie haben Bluthochdruck. Seit vielen Jahren, also Seit das ist vielen schon lange, seit 15 Jahren oder so. Jahren. Sie haben mir gesagt, dass Sie Luftnot und Husten haben. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Das habe ich schon lange. Also ja, ich bin halt nicht gut in Form, weil ich zu viel arbeite und zu wenig Sport mache, ne? Und deswegen, wenn ich mich dann ein bisschen belaste, dann muss ich gleich husten. Und ich nehme auch so ein Medikament gegen diesen Husten. Das heißt Lortab. Lortab. Ist das Loratidin oder? Ja, kann Keine sein. Ahnung. Okay. Sind Sie deswegen schon beim Arzt gewesen? Ja, der Arzt hat mir das mal verschrieben und ja, seither, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das, dann nehme ich das. Ja, wann war das? Och, das ist schon lange her, also bestimmt 4, 5 Jahre. Ja, aber das habe ich seither eigentlich immer, dass ich leicht mal so ein bisschen husten muss. Haben Sie gerade Husten, Atemnot? Ja, so ein bisschen habe ich das schon. Ich denke, das kommt von der Klimaanlage im Flugzeug oder im Auto, ne? Ist er mehr als immer, oder? Mehr als normal? Nö, ich würde Mehr sagen, als. das ist so wie immer. Okay. Seit 15 Jahren haben Sie Bluthochdruck. Haben Sie weitere chronische Erkrankungen? Nö, sonst bin ich Gott sei Dank ziemlich gesund, ja. Nehmen Sie Medikamente dagegen? Ja, ich nehme schon regelmäßig jetzt Candicor wegen des Blutdrucks. Das nehme ich eine morgens und eine abends. Könnten Sie bitte wiederholen? Candicor? Candicor, ja. Candicor. Wie viel Milligramm? Oh, das weiß ich gar nicht genau. Ich meine, das sind 8 Milligramm. 8 Milligramm. Zweimal am Genau. Tag. Wie sieht es aus mit Ihrem Blutfettwerte? Wissen Sie? Da, soviel ich weiß, sind die in Ordnung. Da hat der Arzt noch nie was darüber gesagt. Okay. Herr Kollermann, haben Sie Allergie? Ich wüsste nicht, dass ich gegen irgendwas allergisch bin, nein. Unverträglichkeit gegen Nahrungsmittel. Nö, nö, nö, eigentlich kann ich alles essen. Wie gesagt, Okay. also manchmal führt das dann dazu, dass ich Verstopfung habe, wenn ich so ungewöhnlich esse, aber normalerweise vertragen kann ich das schon. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ich bin vollständig geimpft. Ja, klar, wenn man so viel im Ausland unterwegs ist, Ja, das. da muss man immer seine ganzen Impfungen auf dem aktuellen Stand haben. Wohin reisen Sie? Ja, das kommt drauf an, wo ich halt gerade geschäftlich unterwegs bin. Jetzt war ich in Kanada. Manchmal bin ich in Mexiko, ja, also das je nachdem, wo ich gerade zu tun habe. Reisen Sie auch in asiatische Länder? Deswegen habe ich Ach gefragt. so, nee, da war ich jetzt die letzten Jahre noch nicht. Nee. Okay. Ich benötige noch ein paar Informationen über Ihre Gewohnheiten. Rauchen Sie? Ja, bei dem Stress geht es ohne Zigaretten nicht. Ein Päckchen am Tag brauche ich bestimmt, ja. Ein Päckchen am Tag. Seit wann? Ja, bestimmt 30 Jahre schon. Seit 30 Jahren. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, ein Glas Rotwein trinke ich gerne mal oder ja, wenn man irgendwo eingeladen ist, ein Schluck Wein oder ein Schluck Sekt oder so. Jetzt, ich würde nicht sagen täglich, aber schon nicht ganz selten. Täglich. Nee, nicht täglich, aber auch nicht nur hin und wieder, sondern ja, also ziemlich regelmäßig, würde ich sagen. Viermal in der Woche oder so. Viermal in der Woche, okay. Hovermann, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Mit Drogen? Ja. Ich? Nein, nein, nein, nein, nein, das kommt mir nicht ins Haus. Sie haben mir gesagt, dass Sie viele Geschäftsreisen machen. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Geschäftsführer einer großen Firma. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Verheiratet, haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Kinder. Drei Kinder. Sind Sie gesund? Die Kinder sind alle gesund, ja. Gut. Gibt es wichtige Krankheiten in Ihrer Familie, von denen ich wissen sollte? Meine Mutter, die hat jetzt im Alter so ein Diabetes bekommen, so ein Alterszucker halt. Aber sonst sind eigentlich alle gesund. Leben Ihre Eltern oder Ihr Ja, Vater? die sind hochbetagt, aber die leben noch, ja. Aha. Die beiden leben noch und Beide leben noch, ja. Ihre Mutter hat Diabetes mellitus und Ihr Vater Der hat ist keine. eigentlich so gesund, ja, der hat ist nichts bekannt. Aha. Haben Sie Geschwister? Nein. Okay. Gibt es irgendwas, noch Sie bemerkt haben oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ah, ich habe Ihnen so viel erzählt und Sie haben so viel gefragt. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich Ihnen noch zusätzlich erzählen sollte. Also, ja, also ich wüsste jetzt nicht, wie geht es denn jetzt weiter? Was machen Sie mit meinem Bein? Ja, Herr Hohlweimann, ich vermute bei Ihnen eine Gefäßverschluss, aber ich habe Sie noch nicht körperlich untersucht. Ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen, danach werde ich Blut abnehmen und ich werde eine Ultraschalluntersuchung veranlassen. Dann kann ich sagen, Ihre Diagnose. Aber Und ja, was für eine, also Sie da haben gesagt, eine Ultraschalluntersuchung machen Sie und was müssen Sie noch Ultraschall, Doppler-Ultraschall-Untersuchung, machen? ich werde durchführen, um zu sehen, ob eine Verstopfung in ihren Gefäße haben. Verstopfung, Ja. ja. Und kann ich denn danach dann wieder nach Hause? Ich müsste eigentlich dringend ins Büro. Es sieht so aus, dass Sie bei uns unter Beobachtung bleiben müssen. Aber wie ich gesagt habe, ich habe die erforderlichen Untersuchungen noch nicht gemacht. Sobald Okay. wir vorliegen, können wir wieder ausführliche besprechen. Okay, gut. Okay. Dann bis gleich. Ja, alles klar. Ja, sollen wir Arzt-Arzt-Gespräch machen? Ja, Auf vielleicht kommen wir ja aus sofort. 7 Minuten noch 2 Minuten, Aschner. Ja, dieses Mal habe ich geschafft. Ja, Ja, hat jemand noch Fragen aus dem Plenum? ich denke, zwei Fehler Fragen. Können Sie mir beschreiben, sind die Schmerzen eher dumpf, stechend, brennend und so weiter? Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala? Das hat sie nicht gefragt, genau. Nicht verstehen, der Patientin hat gesagt, eine Medikamente, Lartab oder welche? Ja, Lortab. Ich Lord Tab. weiß nicht, also ich habe das tatsächlich nicht nachgeguckt, Wie was das viel ist. Milligramm? Wie viel Milligramm? 50 Milligramm steht hier. Da steht nur drin, dass es ein Antitussivum ist. Deswegen bin Kann ich es davon Loretiden auf. sein? Bitte? Loretiden? Antihistaminika Loretiden? Ich habe es so gedacht. Antitussiv An andere Lolos. Medikamente. Und ich denke, eine Frage. Wann wurde Damas Diagnose gestellt? Fragen. Welche Diagnose? Der Patient hat gesagt, 4 bis 5 Jahren Arzt besuchen Ach und so, ja. ja, welche Diagnose Damas gestellt? Das war wegen. Oh, ach, wegen des Hustens. Wegen des Ja. Hustens. Danach hatte sie gefragt. Ich hatte gesagt, dass ich eigentlich immer so ein bisschen Husten habe und dass das jetzt nicht besonders viel ist. Das ist eher so wie sonst auch. Hydrocodon steht jetzt hier. Und nur differenziell Diagnose müssen wir gestellt haben Sie Herzrasen, Stolpern? Ah, stimmt, das hat sie nicht gefragt. Ja. Sie hat noch eine Sache nicht gefragt, die wäre tatsächlich ziemlich zielführend gewesen. Sie hat nicht nach Voroperationen gefragt. Ja, Voroperationen. Sie hat nur nach Krankheiten gefragt, aber also chronischen Krankheiten, aber nicht nach Vor-OPs. Und dann hätte ich nämlich gesagt, dass ich am anderen Bein eine Krampfaderoperation hatte. Ja. Ne? Okay. Und noch eine Frage habe ich. Ja. Es ist nicht für mich also klar, soseitige Kondition, ihre soseitige Kondition. Sie haben schon gesagt, schon lange her haben Sie Husten und Luftnot. Mhm. Ich möchte soseitige Beschwerde oder die aktuellen Beschwerden. Aktuelle Beschwerde wissen. Wie viel Stock könnten Sie einsteigen, zum Beispiel? Ja? Früher war wie viel, jetzt wie viel? Ja? Das ist jetzt nicht schlechter als sonst. Das ist jetzt nicht schlechter als sonst. Er hat so ein bisschen Husten und er hat bei Belastung hat er schon lange so ein bisschen Atemnot, aber das ist jetzt nicht deutlich verschlechtert. Okay, danke. Ist das gut? Okay. Und haben Sie ein enge Gefühl in der Brust? Das kriege ich jetzt langsam. Weil, ja. Ja, Oh, ja, stimmt, das hätte man noch fragen können. Gut. Hat er aber nicht. Gut, sollen wir schon zum Arzt-Arzt-Gespräch kommen? Sind wir schon soweit? Ja, gut, dann. Ja. Soll ich über Ihre Operation jetzt fragen, oder? Sie können ja so tun, als hätten Sie gefragt. Ja, und ja, Sie wissen das jetzt. Sie wissen das jetzt, dass der eine Varizenoperation auf der anderen Seite hat. Ne? Okay. Mhm. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Darf ich Ihnen den Patienten vorstellen? Ja, natürlich. Danke. Herr Hovermann ist ein 52-jähriger Patient, der sich bei uns wegen vor 3 Tagen auftretenden auftretenden Wadenschmerzen vorgestellt hat. Rechten Wadenschmerzen vorgestellt hat. Also Schmerzen in der rechten Wade, ja? Mhm. Schmerzen in der rechten Wade vorgestellt hat. Mhm. Die Schmerzen strahlen bis in Knie. Bis ins Knie, ja? Mhm. Ja, bis in Knie. Sie sind und die Schmerzen hochlagernde Schmerzen bringen etwas Verbesserung und der Patient hat berichtet, dass sie bei der Bewegung schlechter werden. Okay. Mhm. Die Patientin hat außerdem hinzugefügt, dass sie seit 3 Tagen wegen der Schmerzen nicht schlafen kann. Sie hat dagegen... Ja, es war immer ein Mann. Entschuldigung, er hat dagegen keine Medikamente angenommen. Die Fragen nach Dysästhesie, Parästhesie, Muskelschwäche und Lahmung wurden verneint. Die vegetative Anamnese hat keine Auffälligkeiten. Wie geht es von einer Seite Beinfähigkeiten? Als Vorerkrankungen hat der Patient seit 15 Jahren arterielle Hypertonie. Sie ernimmt dagegen Candicar 8 Milligramm zweimal am Tag. Er hat erwähnt, vor 4-5 Jahren, Husten und Dyspne zu haben. Er nimmt dagegen Lortab 50 Milligramm Tablet. Ich habe die Diagnose gefragt, aber der Patient hat nicht etwas gesagt. Ja, das müssen wir eben klären. Sie haben gesagt, vor 50 Jahren, vor 5 Jahren, seit 5 Jahren. Ha, okay. Ne? Das dauert ja eigentlich noch an. Ne? Ja. Okay. Und ja, keine Allergien, keine Unverträglichkeiten sind bei den Patienten bekannt. Er ist vollständig geimpft. Er raucht seit 30 Jahren eine Packung am Tag. Das macht 30 Packung Jahr Zigarettenkonsum. Er trinkt ein Glas Wein viermal in der Woche. Der Patient ist Geschäftsführer vom Beruf. Er ist verheiratet und drei gesunde Kinder. Die Familie in Anamnes ergab keine Auffälligkeiten außer Diabetes mellitus bei seiner Mutter. Okay. Ein juveniler Diabetes oder ein Altersdiabetes? Typ 1 oder Typ 2 bei der Mutter? Ja, ich habe nicht nachgefragt, aber Er hat ja alte Seite, deswegen musste es zwei sein. Genau, okay, gut, ja. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose anhand der anamnestischen Angaben vermute ich bei den Patienten Tifati, Tiefvenenthrombose. Dafür sprechen Zigarettenkonsum, lange Reise, 11 Stunden lange Flugzeugreise. Und von den Symptomen, was spricht da dafür? Von den Symptomen bewegungsbedingte Beinschmerzen und verdickte Bein. Und der Patient hat gesagt, dass Hochlagerung bringt Verbesserung. Das weist eine auf, Verbesserung bringt, ja. Das weist auf auch TVT hin. Ja, was wäre differenzialdiagnostisch möglich? Differentialdiagnose kommen erysipel. Erysipel. Auch PAVK in Betracht. Noch irgendwas? Der Denken Sie mal, dass es in die Kniekehle strahlt. Kniekehle strahlt. Ha, Muskelriss oder? Nee, ich denke gerade an was anderes. Ist hier als Differentialdiagnose noch aufgeführt. Und es ist tatsächlich in der Praxis nicht so selten, dass Leute vom Hausarzt geschickt werden zum Gefäßchirurgen und dann ist es eine Baker-Zyste. Eine Baker-Zyste. Ja, also gerade wenn die Kniekehle, wenn da eine Schwellung ist, da denken viele erstmal, das ist eine Thrombose, aber es ist dann oft tatsächlich nur eine Baker-Zyste. Ne? Gut, ja, was machen Sie denn diagnostisch mit dem Patienten? Als diagnostisch würde ich so als der Patient körperliche Untersuchung. Bei der körperlichen Untersuchung ja zuerst ich überprüfe die Vitalzeichen. weil in diesem Fall es gibt auch eine Gefahr von Pulmonarembolie, aber der Patient hat keine Symptome, aber ich muss zur Sicherheit wollen Sie gucken. Ja, und wonach gucken Sie sonst bei der körperlichen Untersuchung auf alle Fälle? Wo legen Sie einen Schwerpunkt drauf? Wonach suchen Sie bei der körperlichen Untersuchung? Im Bein oder generell fragen Sie? Im Bein? Ja, am Bein. Am Bein Roman zeichnen, Papier zeichnen, bei der Dorsiflexion, ob der Patient Wadenschmerzen hat, ich würde diese Zeichnen überprüfen. Genau, die Klassiker. Mhm. Und was machen Sie apparativ? Apparativ Doppler-Ultrasonographie. Ja, genau. Und CT-Angiographie. Ja, eigentlich nur, wenn der Doppler nicht aussagefähig ist. Und was machen Sie labortechnisch? Labortechnisch, eine Entzündung, erysipel auszuschließen, würde ich CRP, BSG und Involusbit Lokustos bestimmen. Und ja, Dedimer. Auf alle Fälle, ne? Ja, dann ist eigentlich die Thrombose wäre dann gesichert. Wobei beim Erysipel, was würden Sie da sehen, wenn Sie das Bein angucken vom Aspekt? Geschwollene, gerötete. Ja, ja, die Rötung, die Inflammation ist ein ganz eindeutiges Zeichen. Ne? Ja. Gut, ja. Ja, wenn sich das Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt, dass der eine TVT hat im Unterschenkel, was wäre denn dann die Therapieoption? Ja, die Therapieoption wäre Antikoagulationstherapie. Antikoagulationstherapie mit niedrigmolekulares Heparin. Mit niedermolekularem Heparin, ja, okay. Mit niedermolekularem Heparin und im weiteren Verlauf mit Coumadin oder neue Antikoagulan wie Apixaban, Dabigatran. Genau. Lange Therapie ist in diesem Fall indiziert. Aber über wie lange? 3 Monate lang, 6 Monate lang, oder? Ja, 6 Monate. Genau, ja, genau. Gut, was machen Sie noch mit dem Patienten? Was kriegt der noch außer seiner Antikoagulation? Ja, Lebensstilintervention ist in diesem Fall, ich würde den Patienten empfehlen. Oder Strumpf. Ja, den meinte ich eigentlich erstmal. Ne? Genau. Also der geht nicht aus dem Haus ohne Kompressionsbandage. Und kriegt einen Strumpf verordnet, ne? Ja. Wie lang ist der Strumpf? Es hängt davon ab, wo der Thrombus ist. Ja, der strahlt ja bis ins Knie, sagt er. Also. Ja, oberhalb oberhalb der Knie bis. Also Leistenstrumpf, ne? Ja, Leistenstrumpf. Genau. Das ist A bis G. Ja, gut. Und welche Kompressionsklasse, wissen Sie das? Kompressionsklasse? Es gibt verschiedene Stärke von Strümpfen. Ja, also das weiß ich Klasse leider. Klasse 2. Ja, ist egal. Gut. Jo. Und muss der stationär aufgenommen werden? Der Patient hat stationär aufgenommen worden. Der Patient hat keine lebensbedrohliche Zeichen, würde ich sagen, aber ja, also wenn er nach Hause geht, was muss man ihm sagen? Was muss man ihm sagen, wenn er nach Hause geht? Also er muss natürlich einen Kompressionsstrumpf haben, er muss Er muss das Makoma haben, muss aufgeklärt sein, dass er das weiter spritzen muss, das überlappend irgendwann andersrum. Er kriegt erstmal Heparin und dass er nachher überlappend Makoma bekommt und dass er seinen Strumpf regelmäßig tragen muss. Und worauf muss er noch achten? Es besteht Emboliegefahr, deswegen. Ja, das ist der Punkt, genau. Im Bett zu nicht bewegen. Er soll was machen? Im Bettruhe bleiben. Er soll Bettruhe halten, okay. Aber was ist denn, wenn er merkt, dass er Husten kriegt oder dass der Husten mehr wird? Ja, er muss sofort den Hustenmotorarzt Dann muss er sofort wiederkommen, notfallmäßig. Ja? Ja. Sobald er Luftnot kriegt und sich das verschlechtert, der Husten, er hat ja vorher geschildert, den habe ich immer so, den Husten, der ist nicht schlimm. Aber sobald er da wirklich was merkt, muss er sofort wiederkommen und notfallmäßig eben auch. Ne? Genau. Gut. Ja, dann bin ich mal gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Halten Sie mich auf dem Laufenden, was Sie mit Herrn Kovermann machen und was die Untersuchung ergibt. Ja? Okay. Dankeschön. Gut. Wer hat noch was dazu zu sagen zu diesem Patienten oder zu unserem Gespräch?